Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Tja, Freunde, schön, dass ihr nicht schlaft. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Gibt es ein gesellschaftlich-politisches Thema, das euch zurzeit sehr interessiert? Oder habt ihr Lust, euch mit mir über etwas Privates, Intimes oder Persönliches zu unterhalten? Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, dann ruft jetzt an 0130 2911, kostenfrei, oder die Faxnummer lautet 0130 11 51 22. Nochmal die Telefonnummer 0130 11 29 11 29 11. Tini, 33, guten Morgen. Guten Morgen. Dein Thema. Ich wollte mal anrufen wegen Geld. Wegen Geld. Ja, ich habe 100.000 Mark ausgegeben, nur um Tina Turner zu sehen auf der ganzen Welt. 112 Mark hast du ausgegeben? 100.000 Mark? Ja. Um Tina Turner zu sehen auf der ganzen Welt? Ja. Bist du Jack? Ja, ich bin bescheuert. Du bist bescheuert? Ja. Alles klar. Ich weiß es wenigstens. Nein, jetzt erzähl mal. Also ich war überall, in Tokio, in Yokohama, in Denver, Colorado, in San Francisco. Du bist auf immer, erzähl mal weiter. Ja, in ganz Europa sowieso, von... Es gibt eigentlich überhaupt keine Stadt, die ich nicht kenne. Du bist immer Tina Turner hinterhergereist? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Also 10 Jahre lang. 10 Jahre lang und hast über 100.000 Mark ausgegeben? Jawohl. Für Reisekosten, Hotel und sowas? Ja, Eintrittskarten kosten auch ein paar Mark. Ja. Jetzt muss ich natürlich. Über 200 Eintrittskarten kostet auch schon ein bisschen was, ne? Ja, ist klar. Was war die weiteste Strecke, die du zurückgelegt hast für sie? Tokio. Tokio. 38 Stunden war ich unterwegs. Für Tina Turner. Ja. Also 7 Stunden Zeitunterschied ist ja in Tokio. Ja. Ich habe mal plus 7 Stunden und 31 Stunden war ich mit dem Flugzeug unterwegs. Ja. Also ich bin angekommen, ich habe wohl nicht mehr gewusst, ob ich Männlein oder Weiblein bin. Tini, jetzt muss ich natürlich fragen, warum? Warum machst Weil du das? Weil es ein geiles Weib ist. Weil es ein geiles Weib ist? Ja. Die ist einfach toll, die Frau. Ich kenne nichts Besseres. Ja gut, man kann ja sie, ich finde sie auch eine wahnsinnige Frau, ich finde sie ganz toll, aber reise doch nicht durch die ganze Welt. Doch, ist doch wunderbar. Und am Sonntag ist sie in Stuttgart, das ist für mich der kürzeste Weg. Und da wirst du natürlich auch sein? Ja klar. Sag mal, weiß Tina Turner um dich? Also die kennt mich bestimmt, ich habe sie also 10 Mal habe ich sie schon persönlich getroffen. Wie hast du sie persönlich getroffen? In welchem Rahmen war das? Es war unterschiedlich. Also das allererste Mal habe ich sie in Denver, Colorado getroffen. Ja. Das war auch reiner Zufall. Da war ich im Hotel und dann steige ich aus dem Bus aus. Also ich bin erst in Denver angekommen. Ich habe halt gewusst, sie ist da. Ja. Und dann steige ich aus und dann treffe ich einen Gitarristen auf der Straße. Reiner Zufall. Der steht da auf der Straße, wo ich aussteige. Reiner Zufall. Ja. Und dann sage ich, hey, was machst du hier? Und dann, ja, wo war die? Ja, wir sind im Hyatt Hotel, gell? Ja. Da vorne und dann links. Und dann habe ich gedacht, da muss ich gleich hingehen. Und ich will im Aufzug hoch, gell? Und dann treffe ich den Bassisten zufällig im Aufzug. Und dann habe ich gesagt, oh, ich brauche noch eine Eintrittskarte, ich habe keine. Ja. Und dann haben die gesagt, ich soll Zimmer Nummer 2525 anrufen, da würde ich bestimmt eine kriegen. Und was habe ich gekriegt? Einen alten Scheiß. Ne? Weil es ist halt so. Und dann habe ich tierisch die Schnauze voll gehabt, dann bin ich losgegangen, Disco, Disco, Disco, ein Bier nach dem anderen reingeschüttet und morgens um 3 Uhr war ich richtig gut drauf und dann habe ich da wieder angerufen aus dem Zimmer und habe gesagt, ihr könnt mich alle, also auf Englisch natürlich, ihr könnt mich alle am Arsch stecken. So. Ja. Und dann habe ich richtig reingeschrien in das Telefon. Dann habe ich gesagt, und zu Tina Turner Hallo sagen darf ich auch nicht. Und dann habe ich halt so, und so habe ich halt gemacht, gell. Und dann hat er gesagt, nee, don't cry. Da habe ich gesagt, ich überhaupt gar nicht, habe ich gesagt. Und dann hat er gesagt, okay, du darfst zu ihr morgen Hi sagen. Ach. Und dann haben sie mich untersucht auf meinem Zimmer, gell. Ja. Die haben mein ganzes Zimmer untersucht. Aha. Und mich abgetastet, dass ich nichts habe oder ob ich sie nicht anfalle oder was weiß ich. Und dann habe ich gesagt, nein, ich will einfach nur Hallo sagen. Und dann habe ich hier in die Hosen geschissen. Dann durfte ich hinter die Bühne gehen. Und da war so ein ewig langer Gang. Da war was mit Pepsi am Laufen. Ja. Und dann haben sie alle geklatscht. Und dann geht die Tür auf. Und dann Tina Turner guckt mich an, lacht und sagt, finally we meet each other. Also endlich treffen wir uns. Und dann sage ich, ja, toll, gell. Ich reiß mir den Arsch auf und sie sagt, ach, endlich treffen wir uns. Meine Schuld war es ja nicht. Habt ihr denn da ein bisschen reden können miteinander? Oder war also das 5 Minuten. Was hat sie gesagt? Smalltalk wahrscheinlich, ne? Ah, nichts Besonderes. Sie hat halt gesagt, das ist mein letztes Konzert jetzt in Amerika, bevor ich dann in Urlaub gehe und so. Wann war das? Wie lange ist das her jetzt? Das erste Mal, dass ich sie getroffen habe, war das. Das war am 21.12.87. Das war diese Denver-Geschichte von gerade. Das war das erste. Wie viel hast du sie insgesamt getroffen? 10 Mal. 10 Mal? Und gab es dann auch schon mal einen etwas näheren Kontakt als 5 Minuten Backstage irgendwie plaudern? Ja, in Barcelona. Was ist da passiert? Da mache ich gerade die Europa-Tournee durch und dann fliege ich, weil ich bin normal immer im Zug unterwegs, aber das hat mir zeitlich nicht gereicht, weil sie am nächsten Tag in Spanien war. Ja. Und dann bin ich von Lyon nach Madrid geflogen und sie sitzt in meinem Flugzeug. Nein, so, wenn ich sage, die sitzt in meinem Flugzeug. Und dann habt ihr während des Fluges geredet? Nein. Der Private Security, der hat mich beobachtet und die kennen mich ja alle. Ich bin ja bekannt wie ein bunter Hund. Und dann hat der gedacht, ich bin bescheuert und das kann nicht sein, gell, also da muss ich aufpassen. Und da war vorne ein Spiegel angebracht im Flugzeug, damit er den ganzen Gang beobachten nach hinten kann. Und ich saß in der 4. Reihe und sie saß in der 1. Reihe am Fenster. Und ich habe extra Nichtraucher genommen, obwohl ich ja rauche. Ja. Und da habe ich gedacht, oh wunderbar. Plus 2 Schritte, dann bin ich vorne. Und der guckt immer in das Fenster. Und dann kommt das Essen. Ich sag, ich will nichts essen, weil sonst muss ich das Tischchen runterklappen und dann kann ich nicht so schnell aufstehen. Habe ich nichts gegessen, obwohl ich Hunger hatte. Und dann guckt der auf seinen Teller. Ich habe ja in den Spiegel auch gucken können, gell, was der macht. Und dann guckt er auf seinen Teller und will gerade irgendwas schneiden. Ich renne auf, mache 2 Schritte, stehe in der 1. Reihe und sage, hi Tina. Oh, hi. Und der Private Security, dem ist das Besteck aus der Hand gefallen. So, da warst du vorgedrungen zu ihr. Gab es denn dann ein längeres Gespräch? Ja. Dann hat er mir Platz gemacht. Hat er gesagt, ich soll mich da bitte hinsetzen. Wie lange habt ihr da geredet miteinander? Im Flugzeug, so 10 Minuten. Ist auch nicht so lange. Nein, und dann habe ich zu ihr gesagt, ich möchte gerne mit ihr ein Glas Champagner trinken. Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, während der Tournee trinkt sie nichts. Ja. Dann sage ich, okay, let's have a glass of water, habe ich gesagt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, also wenn sie jetzt mit Wasser auch noch dumm rumtut, dann hat sie gesagt, also gut, Barcelona, dann treffen wir uns. Und dann hat sie wirklich wahrgemacht, dann durfte ich in ihre Umkleidekabine. Und habt ihr ein Glas Wasser zusammen getrunken? Nein, ich habe nicht mal was gekriegt. Ein bisschen länger als 10 Minuten? Ja, das war ziemlich lang. Ich bin ganz erschrocken. Bilder haben wir gemacht von ihr und mir und so. Und du hast den Eindruck, dass sie das schon nett findet, was du da machst? Oder geht es ihr vielleicht auch ein bisschen auf den Geist? Ach nee, das glaube ich gar nicht, weil sie trifft so gut wie keine Fans. Ja. Also ich bin bestimmt einer der wenigen. Also das ist schon sehr, sehr durchgeknallt, was du da machst. Das ist schön. Wie finanzierst du das? So viel Geld. Ja, jetzt muss ich noch 10.000 Mark zahlen. Wie du musst noch 10.000 Mark zahlen? Ja, ich habe noch einen Kredit von 10.000 Mark am Laufen. Ja, ich habe 50.000 Mark aufgenommen. Du hast Geld aufgenommen, um Tina Turner hinterher zu reisen. Ja, immer mal 15.000, dann einmal 20.000. Und jetzt muss ich noch 10.000 abzahlen. Das ist dein abgedrehtes Hobby, ne? Vermutlich. Ist so schön. Du sagst es gerade, dass es eine geile Frau ist. Finde ich auch. Trotzdem würde ich gern doch noch das noch konkreter von dir wissen, was dich da so hinzieht zu der. Das tollste Lächeln, was ich je gesehen habe. Und das möchtest du immer so gerne live. Wenn sie lacht, dann das ist einfach. Und diesem Lächeln möchtest du immer nahe sein. Ich finde das einfach tierisch. Also ich würde sagen, wenn ich es einmal im Jahr einfach nur so eine halbe Stunde sehen würde, dann würde ich mich das ganze Jahr darauf freuen. Ist da auch irgendwas Erotisches im Spiel bei dir? Nee. Zu Tina Turner, das nicht. Also es ist eine rein platonische Verehrung. Ja, ich finde es einfach tierisch. Tini, was sagen deine Freunde dazu? Ja. Die sagen Tini, ne? Bescheuert. Hast du einen Freund? Zurzeit nicht, ne? Aber während dieser Zeit bestimmt mal, ne? Ja. Was haben die dazu gesagt? Oh je, das war schrecklich. Das glaube ich. Die waren sogar eifersüchtig. Das glaube ich, ja. Was soll der Scheiß? Du kannst doch nicht eifersüchtig auf die Frau sein. Was soll? Die ist weit weg von mir. Was soll das? Da kann ich doch nicht eifersüchtig. Gibt's Geld für die Frau und so. Oh, schrecklich. Wie soll das weitergehen? Bis ans Ende aller Tage reist du Tina Turner hinterher. Ja, ich hoffe, dass sie nicht so schnell stirbt. Weil irgendwann muss sie auch ins Gras beißen. Also sie ist ja noch so wirklich in Saft und Kraft mit in ihrem Alter. Das ist ja wirklich toll. Die nächste Station ist Stuttgart. Ja. Und dann wahrscheinlich in der weiten Welt wieder irgendwo, oder? Nee, ich habe ja kein Geld mehr. Ach, dann geht das nicht mehr. Nee, ich kann nicht mehr. Sie hat ja auch mal eine Weile hier in Köln gewohnt, ne? Aha, ich weiß. Das war, du weißt ja was, erzähle ich dir das, ne? Nee, ich weiß schon. Ich bin auch schon in Köln gewesen, bin immer rumgefahren, habe gedacht, vielleicht sehe ich sie zufällig mal auf der Straße. Ich habe sie zufällig mal gesehen. Zufällig beim Einkaufsbummel. Und sogar, ich habe einen Bekannten gehabt und der hatte Beziehungen zum, wie heißt denn das, Kriminalamt in, wie heißt denn das da? Das, ich weiß nicht, was du meinst. Die Bullen da. Die Bullen da. Das Kriminalamt in, wie heißen denn die? Ich weiß nicht, was du meinst. Ist der Schnutz bei den Bullen halt, die sich da auskennen. Ja. Und da könnt ihr ja jede Adresse rauskriegen, rein theoretisch. Ja. Und dann habe ich gesagt, er soll mal gucken, wo Erwin Bach wohnt, ja? Das ist doch ihr Freund. Ja. Und dann hat er mir die Adresse gesagt und dann bin ich nach Köln gefahren und ich habe die ganze Straße abgefahren. Ich habe diese Nummer nicht gefunden. Vielleicht ist es auch ganz gut. Man muss ja auch die, ja, aber ich finde auch, irgendwo muss das auch Grenzen haben. Man muss auch die persönliche Sphäre, die private Sphäre respektieren von solchen Menschen. Ich hätte einfach nur das Haus angucken müssen. Ich hätte da nicht geklingelt. Nee, das mache ich nicht. Tini, dann zahl mal deine Schulden schön ab. Danke. Und hör dir zu Hause die CDs an, das ist ja auch ganz nett. Wie bitte? Und hör dir zu Hause die CDs an, das ist ja auch ganz nett. Ja, wunderbar. Tschüss, Tini. Okay, tschüss. Andreas, 34. Hallo. Ja, hallo. Ja, aber du bist kein durchgeknallter Fan. Nein, ich bin kein durchgeknallter Fan. Dein Thema? Tja, mein Thema ist die zunehmende Gewalt zwischen Polizei und Straftätern und, oder möglichen Straftätern. Ich bin selbst Polizeibeamter. Ja. Und ich habe also vor 2,5 Jahren im Dienst meine Schusswaffe gebraucht. Dabei dann jemanden tödlich verletzt. Aha. Was war das für eine Situation? Ja, es war also in Bayern und es war so eine Einbruchsmeldung, wo wir wussten, also dass da organisierte Kriminalität dahinter steckt, natürlich mit Eigensicherung, das heißt, also man passt auf sich auf. Und wie viele Kollegen? Was heißt, man passt auf sich auf? Ja, Eigensicherung heißt also, dass bei der, wenn man halt das Haus betretet oder halt in den Tatbereich kommt, die Schusswaffe in der Hand hat oder zumindest gleich griffbereit hätte. Das ist die Eigensicherung oder auch Sicherung der Dritten, also der umstehenden Personen und so weiter. Und da war uns, da war halt ziemlich klar, dass es so eine Gang ist, die bewaffnet war und die waren auch bewaffnet. Und wie die Kollegen also auf der einen Seite reingingen, kam mir einer entgegen, der hatte eine Waffe in der Hand, der legte dann auf mich an. Und ich rief noch, als er rauskam und ich kurz umdrehte, stehen bleiben, Waffe, Polizei. Und die Hände hoch natürlich und das hat er nicht getan. Hat dann gleich auf mich angelegt und in Sekundenbruchteilen habe ich abgedrückt. Dann hat er ist direkt in die Brust geschossen und der ist dann noch fast einen Monat dann gestorben im Krankenhaus. Hat er auch noch geschossen? Nein, er hat dann nicht mehr. Also der ist direkt zusammengesackt, also da war nichts mehr zu machen. Und ich habe dann unheimlich drunter gelitten. Ich habe mich dann auch versetzen lassen. Und tja, kam jetzt vor etwa 3 Wochen eine ähnliche Situation, habe wieder meine Schusswaffe gebraucht und habe diesmal jemand also ins Bein geschossen. Ja. Aber tja, sind halt immer so Scheißsituationen. Ist das denn so, dass du in der ersten Situation gar keine Zeit mehr hattest, jetzt noch irgendwie zu überlegen, wie schieße ich jetzt so, dass ich ihn nicht töte? Das ist ein Bruchteil von einer Sekunde. Ja. Und du musst entscheiden. Also du musst dich. Er oder ja, er oder du. Also ja. Also einer von uns beiden, also er oder ich. Ja. Und du hast Angst, wenn du da hingehst. Ja. Also du was du da mitmachst, ich bin jetzt seit 17 Jahren dabei. Nur ist das ja euer Job, ne? Und ja. ich denke, dass ihr ja auch diesbezüglich ausgebildet werdet, ne? Sicher. Und darauf vorbereitet werdet. Sicher. Ausreichend, deiner Auffassung nach? Meiner Auffassung nach, nein. Es ist so, anfangs vielleicht ja, und dann diese regelmäßigen Schießübungen, aber die bringen nicht den Moment des Geschehens näher. Ja. Verstehst du? Also du musst von Sekunde, von einer zu anderen Sekunden musst du entscheiden, was tust du. Andreas, als du erfahren hast damals, dass der Mann danach, bist du noch da? Ja, ich bin da. Dass der, als der Mann dann nach ein paar Wochen gestorben ist, als war du... fertig. Da war ich erst mal fertig. Mhm. Und also ich habe mir auch danach sofort Vorwürfe gemacht. Also ich hatte fast einen Nervenzusammenbruch, als das passierte. Und ich wollte auch überhaupt nichts mehr tun in dem ersten Moment. Also es war ein Schock für mich. Mhm. Also zum einen saß die Angst in mir, als der auf mich zielte. Ja. Und zum Gleichen ebenfalls diese wahnsinnige Angst, dass diese Situation nochmal oder so ähnlich nochmal entstehen kann. Gab es da Momente auch, wo du das bereut hast, dass du so gehandelt hast? Ja. Das schon. Da gab es sogar, da ist es heute noch so, dass ich sogar den ganzen Beruf bereue. Aber welche Art von Vorwürfen machst du dir denn? Wie du gerade selbst gesagt hast, wäre ja vielleicht die Alternative gewesen, dass du umgekommen wärst. Ich denke, ja, also klar, gut, da sage ich mir, ich konnte nicht anders. Mhm. Aber was eigentlich so für mich so frappierend und immer frappierender wird, ist diese zunehmende und die Eskalation der ganzen Gewalt. Du hast also den Eindruck, dass aufgrund deiner Erfahrungen in deinem Job, dass solche Situationen sich häufen, dass es zunimmt. Es wird immer öfter, es wird immer häufiger. Also auch, ich möchte auch sagen, und was, warum ich eigentlich auch mit angerufen habe, das waren, weil ich mir so hilflos vorkomme von Übergriffen von Polizisten auf, also von Kollegen auf bereits Festgenommene oder Festzunehmende. So nach dem Motto, also wenn doch jemand schon die Acht auf dem Rücken hat, dann brauche ich dem nicht mehr in die Fresse hauen. Mhm. Also du meinst, dass Polizisten die Übergriffe, letztendlich auch gewalttätig sind und genau. Gewalt ausüben, die eigentlich gar nicht mehr nötig wären. Genau, und das schaukelt sich, denke ich, einfach gegenseitig auch dann immer wieder hoch. Mhm. Also man redet immer von Deeskalation, aber intern läuft doch sehr viel anders ab. Man merkt. Vielleicht ist das aber wiederum auch eine Reaktion auf das härtere Klima draußen, dass die Beamten dann halt auch gereizt sind. Man stumpft ab, ja. Also man stumpft ab, man wird frustriert. Also das ist ein Ding, ein Schwanz ohne Ende. Ne? Ich würde dich gerne mal fragen zu diesem Fall. Wie lange hast du denn gebraucht, um die Sache, wenn sie überhaupt schon verarbeitet ist, sie zu verarbeiten? Ja, also verarbeitet sie noch nicht. Mhm. Es war sogar so, dass ich also mich versucht habe, von Nachtdiensten zu drücken, sage ich mal. Ich ging zeitlang nur noch mit schusssicherer Weste. Ja. Ich war, es kam auch vor, was natürlich sehr viel Spott eingebracht hat, dass ich in Situationen, in mancher brenzliger Situation, schlicht weggelaufen bin. Also was heißt weggelaufen, dass ich mich versteckt hatte. Ja, ja. Weil ich war den Ansprüchen nicht gewachsen. Gibt es denn von Seiten der Polizei da kein, ich sag mal, so ein psychologisches Hilfsprogramm? Ja, gibt es doch. Gibt es, dass Psychologen sich mit euch, denen dann so etwas widerfahren ist, beschäftigen? Gibt es. Es ist nicht ausreichend. Ja, ich habe dann noch privat selber mit Psychologen mich unterhalten, also therapeutisch fast schon. Aber es hat nicht geknackt, will ich mal sagen. Andreas, alles in allem, du kennst ja nun die Lage in- und auswendig und du sagst, dass das Klima gespannter und kälter wird. Es ist brutal, das ganze Klima. Es ist brutal, es wird immer brutaler. Mhm. Hast du darüber nachgedacht, den Job zu wechseln? Ja, vor allem jetzt nach dem zweiten Mal. Ja. Meine Kollegen sagten mir zum Beispiel, als sie dann da eintrafen, warum hast du nicht gleich abgeschossen, also weil während des Vorfalls ist mir auch noch die Waffe geklaut worden von einem zweiten Angreifer und so quasi, so hättest du mal gleich wegblasen sollen. Ne? Und ich war schockiert wieder, also ich sprachlos auch, also fassungslos, sage ich mal so, ich konnte es einfach nicht mehr fassen. Willst du es machen? Willst du den Job an den Nagel hängen? Ich tendiere ja dahin, ja. Schwer sogar. Ja. Also sehr schwer. Also weil es ist fast schon unverantwortlich. Ja. Du hast so einen richtigen Druck in dir, ne? Ich mag das. Ja, den habe ich. Ja, ja. Und ich habe keinen Rückhalt, denke ich. Ich spüre nichts mehr hinter mir. Also es ist so eine Leere. Also ich weiß nicht, was kommt morgen auf mich zu. Mhm. Also werde ich den morgigen Tag überleben. Mhm. Also Also diese ständige Angst, die auch immer da mitschwebt, ja, ja. Die ist dann also extrem. Wäre es vielleicht wirklich sehr, sehr schlau und sehr klug, wenn man so wenig dahinter steht oder man so sehr das problematisiert, sich wirklich umzuorientieren in eine andere Berufssprache. Ich habe es geliebt, ich habe es geliebt. Denn ja. Und irgendwie tue ich es heute noch. Ja. Aber es ist von einer Sinnlosigkeit mittlerweile geprägt. Also wir hängen nur noch hinten dran. Also ja. Und das, was uns so entgegenschlägt, also und auch mir jetzt, also ich kann jetzt mal von uns allen reden zwar, aber was da an Gewalt entgegenschlägt, das ruft eben diese Frustration und diese Wut auf, das, und diese Hilflosigkeit. Du kannst halt nicht hergehen und wenn du eine Bankraub mit Geiselnahme hast, kannst du nicht dir den roten Samthandschuh anziehen und sagen, komm her, Kleiner, ich nehme dich mal in den Arm. Ne? Andreas, für dich persönlich wünsche ich dir, dass du irgendwie einen Dreh findest, beruflich wieder so ins Lot zu kommen für dich. Alles Gute. Okay, ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt ist am Telefon der Mustafa. Jo, hallo. 23 Jahre alt. Ganz genau. Hallo. Hallo, ich wollte über den über die Aleviten sprechen. Über die Aleviten? Ganz genau. Ja. Das ist eine Konfession des Islams. Ja. Und das sind hauptsächlich Menschen, die in der Türkei leben. Ja. Und das sind etwa 20 bis 25 Millionen Menschen. Ja, da gab es ja vor einem Jahr, ne? Ungefähr war das die großen Unruhen oder einige Probleme in Istanbul vor allen Dingen. Ganz genau. Mhm. Das sind also teilweise Türken und auch teilweise auch Kurden. Mhm. Also es gibt auch unter den Kurden Aleviten. Mhm. Und zum Glauben so her gesagt, muss ich sagen, dass Aleviten ziemlich fortschrittliche Moslems sind. Das sind auch sehr tolerante, ne? Sehr tolerante, ja, ganz genau. Ja. Die zum Beispiel in der Türkei auch den Laizismus vertreten, ja. Sprich also den absoluten Laizismus verlangen, also sprich also die Trennung vom Glauben und dem Staat. Ja. Und bei uns ist das zum Beispiel so, dass wir nicht so wie die Sunniten, also der hauptsächliche Teil der Moslems in der Türkei, nicht also von den Frauen verlangen, zum Beispiel Kopftücher zu tragen oder irgendwie verschleiert rumzulaufen. Und bei uns ist das auch unter anderem so, dass wir nicht in Moschees gehen. Man kann sagen, das ist eine sehr moderne Variante des Islams ist. Ganz genau. So kann man das sagen, ja. Und ich wollte eben auch sagen, eben auf jeden Fall, dass die meisten, also was heißt meisten, aber viele Deutsche denken ja, dass eine Beziehung zwischen Mann und Frau bei Türken, dass man von wegen behauptet, der Mann geht zum Beispiel durch die Stadt so 5 Meter vor der Frau oder die Frau wird irgendwie unterdrückt, ist irgendwie untergeordnet, gehört nur an den Kochtopf irgendwie so, an den Herd oder so. Und das ist bei uns irgendwie ganz anders. Bei uns im Glauben ist das so, dass die Frau genau wie der Mann gleichberechtigt ist. Ja. Und wie soll ich sagen, gleichberechtigt, also 50% genau wie der Mann. Und die Frau trägt die gleiche Verantwortung in der Beziehung. Nun gibt es, du hast es gerade auch selbst gesagt, was die absoluten Zahlen angeht, in der Türkei sehr viele Aleviten. Ganz genau. Was ich nicht weiß, ist, wie groß deren politischer Einfluss ist. Im Gegensatz zu dem Einfluss der orthodoxen Muslime. Ja, der Einfluss, wie kann man den beschreiben? Nicht so, ja, es gibt auch alevitische Politiker, aber die sind eher vereinzelt, also... Mhm. Da kann man, wie soll ich sagen, also es ist ja zurzeit in der Türkei so, dass eine eher islamische Regierung da an der Macht ist. Und man spricht auch von der Islamisierung der Türkei. Ja, und das ist ja auch so ein Schreckgespenst hier im Westen, dass vielleicht das, was im Iran gang und gäbe ist, dass das überschwappt halt auch in die Türkei. Ganz wie, genau. Wie siehst du denn diese Gefahr? Ich sehe das eigentlich als eine ziemlich große Gefahr, weil deren Pläne sind ja ziemlich hochgesteckt. Also es geht ja teilweise darüber, dass sie sogar Europa islamisieren wollen und jegliches. Mhm. Aber es ist auch in der letzten Zeit, auch wegen der Unruhe noch im letzten Jahr, immer heftiger geworden, dass auch Aleviten stärker verfolgt werden und auch unterdrückt werden. Also man kann nicht zum Beispiel in jeder Region der Türkei sagen, ich bin ein Alevit oder so und sowas. Und so, vor allen Dingen, weil wir ja nicht in die Moscheen gehen und so, wird das ja auch offensichtlich, dass man über die Nachbarn mitkriegt, wer ist Alevit, wer ist nicht Alevit und sowas. Warum geht ihr nicht in Moscheen? Weil nachdem Hazrat Mohammed, also der Prophet, damals gestorben ist, haben wir uns, hat Mohammed damals einen neuen Propheten für uns sozusagen bestimmt, also seinen Nachfolger in der Art. Ja. Und die Sunniten, also der hauptsächliche Teil in der Türkei und auch die anderen Moslems hauptsächlich, die haben sich einen neuen gewählt. Und wir haben dann das vollzogen, was der Prophet gesagt hatte. Wir haben einfach den genommen, den er sich ausgewählt hatte. Und das war der Hazrat Ali, also der Ali. Mhm. Und der wurde in einer Moschee umgebracht. Und seitdem der in einer Moschee umgebracht wurde, ist das für uns also kein heiliger Boden mehr sozusagen. Und wir gehen auch nicht mehr in Moscheen. Das ist der Hintergrund, ja. Und wir veranstalten sozusagen eine Jam. Das ist so eine, das wird, ich weiß nicht, ganz unterschiedlich, mal wöchentlich oder monatlich veranstaltet. Mhm. Da gehen zum Beispiel in Moscheen, dürfen ja nicht zum Beispiel Männer und Frauen hineingehen, gleich in den gleichen Raum. Mhm. Und bei uns ist das so, dass zum Beispiel in Gems Männer, Frauen und sowie auch Kinder reingehen, zusammen beten, tanzen und auch eben zusammen singen. Und es gibt auch viele Aleviten in Deutschland, ne? Sehr viele, ja. So. Ich verstehe jetzt deinen Anruf auch so, dass du so ein Stück auch aufklären wolltest. Ganz oder? Genau. Darauf aufmerksam machen wolltest, dass es eben auch solche Strömungen innerhalb des Islams gibt, die wirklich sehr modern oder tolerant orientiert sind. Ganz genau. Weil hauptsächlich, weil viele Leute, die ich kennenlerne, die ich jetzt neu kennenlerne, der erste Eindruck ist immer so, ja, wie ist das bei euch mit den Frauen, tragen die Kopftücher oder nicht und wie ist das mit deiner Frau, also wie siehst du deine Zukunft und sowas in der Art. Und es wird, die meisten Leute werden eigentlich missverstanden oder man geht davon aus, dass es gleich so ist und kennt überhaupt diesen Glauben nicht, der eigentlich in Türkei eigentlich gar nicht mal so minder vertreten ist. Ich meine, 20 bis 25 Millionen sind nicht gerade... Ich habe noch eine Frage an dich, was das politische Bewusstsein der Aleviten angeht. Kann man sagen, dass das so Konsens ist bei den Aleviten, das ist schon eine Annäherung an die westliche Welt, an die NATO. Auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Mhm, ja. Also Aleviten sind eher westlich denkende Menschen, sehr bezogen auf das Europäische. Ja. Und bei uns ist es ja auch so im Glauben, dass wir nicht irgendwie auf, sagen wir mal jetzt unbedingt jetzt Mekka als Pilgerort sozusagen ansehen, sondern für uns steht im Glauben der Mensch im Mittelpunkt und der sozusagen Gott in Gott und in sich vereinigt. Das heißt, es geht nur um den Menschen. Das heißt, wenn er, sagen wir mal jetzt praktisch gesehen, irgendwelche guten Taten vollbringt, dann ist es eben das Gute in ihm, was spricht. Und wenn er was Schlechtes macht, dass eben sozusagen in Anführungsstrichen jetzt der Teufel sozusagen oder das Schlechte in ihm herauskommt. Und bei uns ist das so, dass sich das in sich vereinigt. Ja. Bei uns ist es auch nicht so zum Beispiel, dass man, wenn man irgendeine Handlung begangen hat, die man hätte man nicht tun sollen, dass man nicht irgendwie irgendwo hingehen kann und dann irgendwie Buße tun oder sonst irgendwie, sondern bei uns ist das so, wenn man irgendetwas mal begangen hat, dann ist das in ewig da. Also man kann es irgendwie nicht wegmachen, dass man irgendwie zu irgendjemandem geht und das irgendwie weggesprochen bekommt. Also, das war Mustafa und der hat uns über die Aleviten etwas erzählt. Okay. Vielen Dank für deinen Anruf. Jo, ich bedanke mich. Danke. Tschüss. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Meine Lieben, wir machen weiter. Hier ist 1 Live Domian, Talkradio von WDR. Ihr könnt heute Nacht hier bei mir anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Egal was es ist. 0130 2911, das ist die kostenfreie Telefonnummer und die kostenfreie Faxnummer ist 0130 11 51 22. Und jetzt freue ich mich auf Elvira und die ist 40 Jahre alt. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Elvira. Ich wollte dich anregen, mal eine Themennacht zu machen zum Thema Intimschmuck. Intimschmuck? Ja. Eine ganze Themennacht? Ja. Ich würde sagen, wir fangen mit dir an jetzt. Ich vermute, dass du Intimschmuckträgerin bist. Ja. Wenn du das vorstellst. Seit August. Erzähl mal ein bisschen. Was ist das genau für ein Schmuck? Und wie und wo trägst du ihn? Ich habe also seit August 2 Ringe in den äußeren Schamlippen. Ja. Einen mit dem Kameol und einen mit dem Hämatit. Das erklären wir mal bitte. Ein Kameol? Also ein goldener Ring. Ja. Und verschlossen wird er praktisch durch eine Kugel. Ja. Und die Kugel ist also aus dem Stein. Ja. Bei mir. Also ein Edelstein, ne? Ja. Also zwei Edelsteine trägst du an deinen Schamlippen. Mhm. Jetzt stelle ich mir es tierisch schmerzhaft vor. Ach was. Ja, klar. Alles muss, nur Vorstellung. Wie hat man das gemacht? Das geht ganz einfach eigentlich. Da wird also die Schamlippe oder der Bereich, der gepierst werden soll, der wird genau untersucht auf die Lage der Adern. Ja. Dass die nicht verletzt werden, das ist ganz wichtig, dass es da also nicht zur Blutung kommt. Und dann wird es gestochen wie ein Ohrring oder, was weiß ich, ein Piercing in der Zunge oder in der Nase oder sonst irgendwo. Mit einer Nadel. Mit einer Nadel, beziehungsweise mit einer Kanüle oder aber geschossen, je nachdem auch in welchem Bereich. Ja. Und ja, dann wird der Ring durchgezogen, der Verschluss eingesetzt und damit ist die Geschichte prinzipiell gegessen. In dem Moment, im Moment des Schusses? Das tut geschwind weh. Das tut schon weh. Aber Zahnarzt ist schlimmer. Wird das nicht irgendwie vereist oder etwas betäubt oder so? Bisschen, ja, vereist normalerweise. Nicht vereist? Doch, vereist. Ja, ein bisschen, ja. Ich meine, auf Wunsch wird diese Prozedur natürlich auch weggelassen. Ja. Ich meine, es gibt ja unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Wünschen und Vorstellungen. Wer hat das bei dir gemacht? Ich habe das hinter Hamburg, habe ich das machen lassen. In einem Piercingstudio? Ja. Ich würde ja an dieser heikelsten Stelle nur einen Arzt lassen, oder? Ja, also die Leute haben 25 Jahre Berufserfahrung. Ich weiß nicht, ob ein Arzt so viel Erfahrung damit hat. Mit dem Piercen an den gewissen Stellen, weiß ich auch nicht. Aber der weiß zumindest, wie und wo man stechen muss. Ja, das wissen die auch. Das ist dann bei dir passiert. Gibt es da noch eine Weile irgendwie so Wundschmerz oder ist das dann recht schnell verheilt auch? Ja, also normalerweise, also man bekommt in dem Piercing-Studio ein Zettel, wo man sich dann also verpflichten muss, die Geschichte da mit Alkohol täglich mehrmals zu desinfizieren und mindestens 6 Wochen keinen Verkehr, keinerlei intime Kontakte und so weiter. Aber ich persönlich habe das anders gemacht. Du hattest schon wann deinen ersten intimen Kontakt? Danach, meine ich? Ich weiß nicht, ich glaube, es waren knapp 2 Stunden. 2 Stunden danach? Elvira. Und das hat auch da nicht wehgetan? Das hat dir gleich gut gefallen. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe mich also vorher mit einer Frau unterhalten. Das hat eigentlich eine längere Geschichte. Mhm. Ich habe 91, habe ich per Zufall eigentlich in so einem Heft das gesehen und habe das gesehen und dachte, Mensch, das sieht ja wahnsinnig gut aus. Also das gefällt auch, mir, das möchte ich haben. So optisch hat dir das auch gleich gefallen. Mhm. Ja. Ich war sofort begeistert. Ja. Hab mir dann von meinem Freund einen Ring schenken lassen damals und hab den Stein dazu ausgesucht. Und ich hatte ursprünglich mal die Vorstellung, dass er mir den reinmacht. Ja. Und dann haben wir uns die Geschichte aber überlegt und haben das dann lieber gelassen, wohlweislich. Und hat sich im Nachhinein, denke ich, auch als ganz vernünftig erwiesen. Ja. Und dann lag das Ding also erstmal im Safe. Und dann hat 93 eine Freundin von mir geheiratet und ich habe mir so meine Gedanken gemacht und meine persönliche Geschichte passieren lassen und habe mir gedacht, nee, nie wieder sowas, nie wieder. Wenn irgendwann irgendeine Verbindung, dann wirklich in allererster Linie und immer mit mir selber. Und dann kam plötzlich so die Idee, sich selber zu ehren, zu achten und zu lieben, bis dass der Tod mich scheidet, das wär's eigentlich. Mhm. Und dann fiel mir der Ring ein und ich hatte wirklich also jahrelang nicht mehr an den Ring gedacht, er lag wirklich friedlich im See. Also trägst du deinen eigenen Ehering in der Schamlippe? Mhm. Ne, so kann man das dann sagen. Mhm. Wie ist es jetzt mit dem Thema, lass uns mal so bei alltäglichen Sachen bleiben, Thema Hygiene. Genau, wie bei anderen Menschen auch. Ist kein Problem, stört nicht oder irgendwie sowas. Also enge Jeans sind vielleicht ein bisschen unangenehm, aber das hat ja nun mit der Hygiene nichts zu tun. Ja, und es ist dir auch nicht unangenehm, so bei den normalen Verrichtungen, wenn du zur Toilette gehst, wenn du immer diese Dinger da rumbaumeln hast. Nee, im Gegenteil. Also ich habe im Gegensatz zu anderen Leuten, die da vielleicht tatsächlich mit Alkohol desinfiziert, mir war das zu scharf. Und wie gesagt, ich habe mich vorher mit jemandem drüber unterhalten, die hat mir auch den Rat gegeben, desinfiziere das Ganze mit Urin, so oft du auf die Toilette gehst, spül die Ringe ab. Und das hat auch geklappt. Und das hat wunderbar funktioniert. Ich war nach einer Woche war ich geheilt. Jetzt zum Thema Sexualität. Ich vermute mal, dass du das nicht nur aus rein optischen Gründen machst, sondern dass es auch irgendwie eine Stimulierung für dich darstellt. Ist das so? Ja. Das ist so. Wobei, also es gibt wirklich mehrere Gründe. Für mich war es auch entscheidend, dass ich die Möglichkeit habe, wirklich einen Stein in dem untersten Chakra, also im untersten Energiezentrum des Körpers tragen zu können. Was macht der Stein in deinem Energiezentrum da unten? Er regt an. Er regt an. Eine Daueranregung ist das. Ja. Die Schwingung verändert. Die Schwingungen, die verändern. Du hast seitdem, wann war das überhaupt, diese ganze Geschichte? Wann hast du das machen lassen? Am 24. August. Am 24. August. Du hast seither mit Männern oder mit einem Mann geschlafen. Mhm. Waren es mehrere Männer? Einer. Einer. Wie fand der das? Stört das nicht? Sehr überraschend, weil der Mann also mit solchen Dingen wohl vorher nie zu tun hatte. Ja. Also nicht wirklich. Der Anblick von einer rasierten Frau war ihm total fremd. Aha. Aber es hat dann doch funktioniert mit euch beiden. Mhm. Ja, und hat er sich mittlerweile dran gewöhnt? Die Beziehung ist in der Zwischenzeit ausgelaufen. Achso, wahrscheinlich wahrscheinlich wegen der Steine. Mhm. Nee, das ist halt eine andere Sache. Also ich sag ehrlich, mich würde das auch irritieren. Und ich kann mir umgekehrt bei mir selbst so ein Ding an der Eiche oder so überhaupt nicht vorstellen. Aber das ist natürlich eine ganz persönliche Geschmackssache. Wenn einem das gefällt, soll man das natürlich auch tun. Hast du sonst am Körper, an der Brust vielleicht auch noch was? Nee. Nee, das nicht. Also Ohrringe, ja. Ohrringe, ja. Wie wäre es dann so demnächst mal mit einem Brustring? Nee, habe überhaupt keinen Bezug zu. Gar nicht. Weil da die Energien wären ja auch nicht schlecht an der Stelle. Auf der Höhe kann ich mit der Kette durchaus arbeiten. Ach, da reicht die Kette dann aus. Ja. Gibt es denn jetzt was an beiden Schamlippen? Hast du etwas? Kann man das noch steigern? Könntest du noch zwei dranhängen? Oder natürlich. Kann man. Auch vier noch. Soll das? Ja, das käme drauf an. Ja? Willst du es noch? Möchtest du es noch steigern? Im Moment nicht. Ja. Aber das könnte schon sein, ja. Irgendwann. Also ich unterhalte mich gerne auch mit anderen Leuten noch über das Thema Intimschmuck. Es muss ja nicht nur heute sein, vielleicht auch in den nächsten Tagen. Ich nehme deine Anregung jetzt gerne auf, Elvira. Fände ich toll. Und wäre schön, wenn andere Leute mal über ihre Erfahrungen sprechen würden. Auch Männer, wie sie das empfunden haben. Ja, aber da habe ich überhaupt noch nie irgendwas gehört. Ja. Wir sind alle gespannt, wer sich bei uns meldet. Ich danke für deinen Anruf. Tschüss. Tschüss, Elvira. Jetzt ist ein Mensch am Telefon, der heißt... Syat, stimmt das? Syat. Syat, ein Mann? Ja. Ein Mann. Hadi, genau. Ein Mann? Ja. Ja? Ja, 31 Jahre? Nee, 21. 21? Ja, ja. Syat, woher kommt dein Name? Mein Name aus Algerien. Aus Algerien? Ja. Dein Thema? Ja, mein Thema ist also, ich wollte eigentlich schon letztes Mal habe ich angerufen, das hat leider nicht geklappt. Als ihr über Fans gesprochen habt. Über was gesprochen wir? Fans. Über Fans, ja. Ja, da wollte ich eigentlich hier von Michael Jackson reden. Ja. Also, ich bin seit 10 Jahren ungefähr so ein richtiger so Michael Jackson-Fan. Ja. Und ja, so mein Zimmer ist voller Poster, ich habe alles von Michael und... Nun, erzähl schon weiter. Und ich kenne seit weniger Michael Jackson-Fan, seit ich hier so... Also wo ich wohne gerade, da kann ich sehr wenige Michael Jackson-Fan. Wenige? Ganz wenige, ja. Ja, wo wohnst du? Also welcher Gegend, so grob nur? Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen. Also erst wohnte ich in Frankfurt. Ja. Und jetzt wohne ich ja so hier. Syat, warum Michael Jackson? Tja, das hat 1985 so angefangen, habe ich die Video Thriller gesehen. Ja. Also das ist der Album, der Best-Selling-Album. Ja. Und das hat, also als ich die Video gesehen habe, habe ich, ja... Da war es der große Schock. Habe ich mir gesagt, nee, also das ist mein Mann, also der. Ja, was genau gefällt dir so gut an ihm? Also wie er tanzt. Der Tanz, ja, das ist natürlich der fantastisch, tanzt, also, ja. Wirklich, also der hat seine eigene Art und Weise zu tanzen. Ja, ja. Der sich also herausspricht eigentlich, ja. Wie er das genau sagt. Und okay, tanzen, was noch? Ja, tanzen, also singen, auch selbstverständlich. Ja. Also er kann es, also wie er singt, er hat seine, also seine meisten Songs sind immer so über die, also die Erde, über die Zukunft, über Kinder und über Liebe, selbstverständlich auch. Nun grapscht er ja kleine Kinder an. Wie denkst du darüber? Das ist verdammter Blödsinn. Also ich habe viele Bücher darüber und ja, man sagt, er wollte diese Sache loswerden einfach und hat einfach die 25 Millionen Dollar bezahlt an den Eltern. Es gab ja nun ganz klare Vorwürfe. Und in Amerika gibt es nun ein seltsames Rechtssystem, wo jemand sich da auch freikaufen kann, ne? Mit sehr viel Millionen Dollar, und die Leute waren dann ruhig. Ja, Moment, aber das, Michael Jackson war in diesem Moment in einer Tournee. Der hatte die Welttournee, vor Dangerous Welttournee. Mhm. Und das war ein psychologischer Schock für ihn. Und seine Eltern, die Eltern von dem Jordy Chandler da, das waren getrennten Eltern. Was meinst du, was für ein psychologischer Schock das vielleicht für den Jungen war? Was Michael Jackson mit ihm gemacht hat? Nicht für den Jungen. Eigentlich für Michael Jackson, weil die Eltern, die waren getrennt. Das habe ich schwarz-weiß geschrieben, das habe ich alles gelesen auch. Und die Eltern waren einfach getrennt und der Vater, der brauchte Geld. Und hat gemeint, jetzt ist eine gute, eine gute Gelegenheit, also Geld zu bekommen. Das ist natürlich die Darstellung der Jackson-Seite. Du glaubst überhaupt nicht daran, dass er kleine Kinder anfasst. Das kann ich mir schlecht vorstellen. Ja, du meinst also... Also, das ist ein Typ, der kann... Aber er ist immer zu sehen mit kleinen Jungs. Immer. Wenn er in Köln ist, sind immer kleine Jungs in der Nähe. Aber Michael Jackson hat doch... Das Problem ist, dass er hatte keine Kindheit. Er konnte nicht für die ganzen Kinder, die jetzt also sein Alter waren, also wie jetzt, also die können jetzt rumspielen und so weiter. Er konnte das nicht. Er musste jeden Tag im Studio bleiben, so üben. Er hat einen sehr harten Vater. Und deshalb meinst du, dass er so gerne immer Kinder um sich herum hat? Genau, ja, das erinnert sich an seine Kindheit einfach. Was sagst du zu diesem Gerücht, oder auch nicht Gerücht, ich weiß es ja nicht, dass er sich da hat ein Kind zeugen lassen, irgendwie indirekt, diese Krankenschwestergeschichte? Ah ja, das habe ich in der Bildzeitung gelesen. Also, was von der Bildzeitung kommt eigentlich, also, das glaube ich nicht so. Das glaubst du auch nicht. Also, was die Bildzeitung erzählt, das gibt da viele. Das hat nicht nur die Bildzeitung erzählt, aber egal. Ja, okay. Du bist ein Fan von Michael Jackson. Dich stören auch diese Vorwürfe nicht oder was da im Raum steht. Ich finde diese Sachen sehr bedenklich und ich glaube, dass da auch einiges wahr dran ist. Egal, da sind wir verschiedene Auffassung. Ich danke dir für deinen Anruf. Kein Problem. Mach's gut. Alles klar. Ciao. Ciao. Jetzt muss ich mal fragen, wen haben wir jetzt am Tele? Jetzt ist Yilmaz dran. 31, hallo. Ja, schönen Morgen. Hallo. Jürgen. Dein Thema. Ja, ich rufe an, als ich deine Sendung hier heute schön zuhörte oder zugesehen habe, als der Mustafa angerufen hat. Ja. Er war ja ein Alevite. Ein Alevite, ja. Und ich bin ein Sunnite. Ja. Und sozusagen das Gegenteil. Jetzt gibt's Zoff wahrscheinlich. Nee, Zoff eigentlich nicht. Ich meine, ich toleriere so jetzt also die ganze Glaubensrichtung, egal welche Art Menschen und Rasse. Mhm. Nur finde ich das eben von ihm blöde gewesen, wenn man irgendwas erzählt, dass das dann immer sich so anhört, jetzt auch für die deutschen Zuhörer, dass dann die andere Seite irgendwie das Schlechtere ist und diese Seite irgendwie das Bessere. Ja. Während ich zum Beispiel... Was hat dich denn konkret gerade geärgert? An dem, was geärgert hat sich zum Beispiel bei mir, ich bin verheiratet seit 10 Jahren, habe 2 Kinder. Meine Frau, die geht arbeiten. Ja. Ich arbeite, ich stelle mich so oft auch in die Küche für meine Kinder, für meine Frau, wenn keine Zeit da ist. Und ich gehe nicht 5 Meter vor ihr oder 10 Meter hinter ihr her. Ja. Also ihr seid nicht das erzkonservative Gegenstück zu den Aleviten? Absolut nicht. Und warum bist du dann nicht selbst Alevit? Ich? Ja? Nein, weil ich eben als Sunnit aufgezogen bin. Was ist das Besondere? Oder was ist das Tolle am Alevit, am Sunniten sein? Das kann ich nicht mal sagen, dass das irgendwas Tolles dran ist. Mhm. Das ist nur so, wenn man, sagen wir mal jetzt... Das ist Tradition bei dir, du bist da reingewachsen. Genau, ich bin da richtig reingewachsen. Ja. Und das ist genauso, wenn mein Vater jetzt Christ gewesen wäre und irgendwie so, wenn ich aufgezogen wäre, dann wäre ich eben halt Christ geworden. Ja. Das ist genauso, wenn man irgendwo ein junges Bäumlein einpflanzt, dann kann man diesen Baum, glaube ich, schätzungsweise mal in den jungen Jahren so hin und her biegen. Nun hatte er, ich verstehe, was du meinst, nun hatte er gerade so ein paar konkrete Sachen, dass er sagte, die Frauen, bei den Aleviten sind die Frauen vollkommen gleichberechtigt. Wie ist, wie ist das bei euch? Nein, sage ich ja nicht. Das ist es ja. Es ist zum Beispiel so, bei mir ist meine Frau genauso gleichberechtigt wie bei den Aleviten auch. Ja, bei dir zu Hause in der Familie. Ja, wie ist es denn generell in eurer Glaubensrichtung? Generell, das ist so. Wenn ich mir vorstellen kann, wenn ich so die alten 60er Jahre oder 50er Jahre nehme, dann gebe ich dem Mustafa völlig recht, dass dieses noch aus der Religionsstaat war, dass er mal so früher, bevor Atatürk gekommen war. Dürfen denn zu euren Gottesdiensten heute zum Beispiel die Frauen und Männer zusammengehen? Also bei unserer Moschee, wo ich hingehe, gibt es das zwar, aber nicht, wo die Frauen und Männer gemeinsam sitzen. Ja. Das sind 2 getrennte Räume. Doch, 2 getrennte Räume. Ja. Ja, das ist ja schon etwas, was kritisiert wird wahrscheinlich. Sicherlich, sicherlich. Mhm. Und was ich zum Beispiel wiederum bei den Aleviten nicht verstehe, Er sagte zum Beispiel, Ali ist auf heiligem Boden umgebracht worden, in der Moschee, akzeptiere ich auch, wobei aber Ali auch wieder von dem Propheten Mohammed, der ein sehr, sehr enger, guter Freund war, und er hat diese Glaubensrichtung von dem Mohammed ja auch dasselbe gemacht wie er. Er hat in der Moschee gebetet, er hat gefastet, also sagen wir mal, die beiden haben dasselbe gemacht. Und jetzt sage ich zu mir, wie kann sich ein Glaube ändern, wenn sie sagen, sie haben dann, nachdem Mohammed gestorben war, Ali als Propheten genommen, der aber bis zu seiner Ermordung dasselbe gemacht hat wie der Mohammed. Ja, das ist, pass auf, das ist jetzt, glaube ich, zu speziell. Da kommen wir Deutschen gar nicht mehr so richtig mit. Das ist jetzt wirklich sehr, sehr theologisch. Ja, das ist so ähnlich wie bei Luther. Ja, genau, das ist genauso kompliziert ist das. Lass mich noch fragen, wie denkst du über die Islamisierung eines Staates? Beispielsweise der Türkei. Ja, dazu kann ich wieder eins so sagen, egal welcher Mensch das ist, wenn man etwas nicht versteht und nicht begreifen tut, wie das so alles abgeht, dann hat man Angst davor. Also du bist für eine Islamisierung? Nee, bin ich nicht. Bist du für eine klare Trennung zwischen Staat und Religion? Natürlich, der Staat muss getrennt sein zwischen Islam und egal was für eine Glaubensrichtung es ist, weil hat man doch bis heute gesehen und in jeder Geschichte kann man lesen, jeder zweite Krieg kommt doch nur wegen dem Glauben. Ja. Und wenn das Glaube dann missbraucht wird, dir lag daran, das nochmal klarzustellen, dass man da nicht so ganz krass schwarz-weiß denken sollte. Ja, ich habe genauso gut gerne, zum Beispiel, ich möchte auch gerne eine dazu sagen, obwohl meine Frau zum Beispiel, ich bin Sunnit, ich bin Türke, ich bin dort geboren, 20 Jahre hier in Deutschland, meine Frau ist auch noch Kurdin dazu. Auch noch, ja, das ist natürlich noch komplizierter dann. Ne, da müsste ich doch jetzt bald in der Türkei die ganzen PKK-Geschichte und dies und das ist, da müsste ich doch sagen, Mensch, die ganzen Kurden, also dies und das, stimmt ja auch nicht. Ja. Ich habe sie genauso gut neben mir auch. Ja. Es sind doch genau solche Menschen wie auch. Wenn jeder sein Problem hat, dann sollte das doch irgendwie, okay, vielleicht nicht auf diese Art und Weise machen, aber man muss jedem zuhören können und sagen, nicht die sind so, die schlimm, oder die Aleviten sind so, wir werden unterdrückt. Ja. Ich schätze mal, es gibt genug Sunniten oder sonst was, die so eine Meinung haben wie ich, die werden vielleicht auch unterdrückt und sagen, ey, du bist ja einer von denen oder so. Okay, ich danke für deinen Anruf. Okay, schönen Tag noch. So. Ciao. Ciao. Jetzt geht's weiter mit Christian, 24. Ja, morgen Domian. Christian, hallo. Ja, also, bevor ich anfange, ich möchte einfach mal von dir wissen, wenn ich das Wort Mathematiker sage, was fällt dir dazu ein? Mathematiker? Ja. Da fällt mir mein Lehrer ein. Ja. Ein alter Lehrer, den ich hatte früher. Und? Wie bist du damit klargekommen? Gut, sehr gut. Und wie bist du mit Leuten klargekommen, die mit Mathematik zu tun haben? Eigentlich auch ganz gut. Ich hatte einen sehr engen Freund früher, der war ein mathematisches Genie, also der war großartig. Hatte ich keine Probleme mit. Warum? Ja, ganz einfach. Ich bin Mathematikstudent, bin zwar fast fertig, aber kann ich das auch ein bisschen beurteilen, wie man so mit uns Mathematikern in der, sagen wir mal, Außenwelt umgeht. Ja. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass Mathematiker sind Menschen, die, also so sieht man uns, sieht Menschen, die einfach rationell denken können, keine Gefühle haben und mit denen man nichts anfangen kann, die also absolut langweilig sind. So herrscht das Vorurteil, meinst du? Ja, ganz genau. Ja, dieses Vorurteil schlägt dir auch immer wieder entgegen. Ja. Wo schlägt dir das entgegen? Das schlägt mir entgegen, wenn ich das, wenn ich neue Leute kennenlerne und dann kommt die Frage, was machst du? Und dann sage ich, ich studiere Mathematik. Und dann kommt erstmal, wie kann man nur, ne? Ist das wirklich wahr? Das ist wirklich wahr, ja. Also ich kenn diese Reaktion meistens, wenn Leute antworten, Jura oder Betriebswirtschaft oder sowas, wie kann man nur? Ja, das mag sein, aber es ist auf jeden Fall in Mathematik auch so. Ja, aha, ja. Und als ich anfing zu studieren, ich hätte es nie gedacht, ne? Wenn die Leute sagen zu dir immer, du wirst es erleben, ja? Und ich dachte, ach Quatsch und so, ne? Ja. Ich habe es erlebt und ich erlebe es immer wieder. Die meisten Leute sind natürlich immer schlecht in Mathe gewesen, mit dem man dann spricht, können es nicht begreifen und stempeln einen dann ab wie jemand, der, nicht ganz richtig ist. Ja, das ist ja schon total. Also ich muss sagen, dass ich vor Mathematikern oder Mathematikstudenten höchste Hochachtung habe, weil es ein absolut schwieriges Studium ist. Ja, das ist sicherlich nicht ganz verkehrt. Und eine für mich auch sehr bizarre, abstrakte Welt darstellt, wo ich einfach wirklich nur denke, ist toll, wenn man da Zugang zu hat, wenn man da Spaß dran hat. Ja, siehst du, aber das ist jetzt genau das, was ich auch erlebe. Entweder es wird gesagt, furchtbar, wie kann man nur, oder aber ich habe höchste Hochachtung vor diesen Menschen. Ja. Du hast es mir gerade bestätigt irgendwo, ja? Ja? Es gibt keine Meinung, die dazwischen liegt, habe ich das Gefühl. Ja. die einfach sagen, na gut, ist okay, du studierst Mathematik, bist trotzdem immer ein Mensch wie jeder andere und ja. Ich denke, man kann mit dir Spaß haben. Ja. Ja, nun, man kann ja auch Hochachtung vor einer wissenschaftlichen Richtung haben und trotzdem mit demjenigen, der sie betreibt, Spaß haben. Also das schließt sich ja nur nicht auseinander. Das ist richtig, aber man hat dann immer das Gefühl, als wenn man in irgendeinen Himmel raufgehoben. Du willst ganz stinknormal behandelt werden. Ja. So wie jeder Kunststudent oder Germanistikstudent oder weiß der Teufel was. Ja, man hat ja wirklich schon Schiss zu sagen, dass man ja, ist echt wahr. Das ist lustig, weil das habe ich noch nie gehört, dass ein Mathematikstudent das so empfindet. Habe ich noch nie gehört. Ja, aber ich habe schon lange gedacht, du müsstest mal wirklich da anrufen und das mal sagen. Ja. Auch den ganzen Hörern und so, dass, ich meine, es mag ja sein, dass es Leute gibt, die so sind, wo das Vorurteil auch wirklich zutrifft. Ja. Aber ich nicht. Ich möchte mich da einfach ausnehmen. Du bist furchtbar durchschnittlich. Ja. Mit allen Unzulänglichkeiten, die das Leben zu bieten hat. Ja, natürlich. Ja. Was hast du vor zu machen nach dem Studium? Ja, das ist noch nicht so ganz raus. Im Moment sieht es ja nicht so ganz so toll aus, beziehungsweise ist es schwankend. Was die Aussichten angeht, ne? Ja. Da kann man also gar keine Prognosen mehr treffen, über die länger als ein Jahr halten können. Was wird denn üblicherweise gemacht nach einem Mathematikstudium? Geht man in die Wirtschaft? Man geht in die Wirtschaft. Industrie? In die Industrie ist ja auch jetzt ein Diplomstudiengang, den ich da mache. Ja. Ich denke mal, dass ich eventuell irgendwann mal bei irgendeiner Versicherung lande unter Umständen oder auf jeden Fall in der Industrie. Ich wollte also nicht an der Uni bleiben. Ja. Das ist mir also zu trocken, weil dann werde ich so wie die Professoren, die ich immer hasse. Und das will ich nicht. Du hast gerade auch gesagt, einen wahrscheinlich, ich würde mal sagen, 70% unseres Publikums jetzt hat vielleicht, ich weiß nicht wie viele, aber sehr viele, haben mit Mathematik nichts anfangen können in der Richtig. Schule. Und für die war das ein Grauen. Ja. Erklär doch mal diesen Menschen, warum du Mathematik studiert hast oder studierst, was dir da gut gefällt. Ja, also ich meine, im Prinzip ist Mathematik doch eigentlich, wenn man mal ganz logisch vorgeht, das Einfachste, was es gibt. Ja, logisch vorgeht, ja. Ja, es geht alles streng nach der Logik. Ja. Es gibt nur eine einzige richtige Antwort auf eine Frage. Ja. Ja, und da kann keiner kommen und sagen, ich sehe das aber ganz anders. Da gibt es nichts zu diskutieren. Richtig. Das ist absolut klar immer. Richtig. Ja. In allen anderen Fächern, möchte ich mal behaupten, die also nicht naturwissenschaftlich sind, was weiß ich, Deutsch, Literatur, Kunst und so, da können sich die Leute über ein Thema streiten und stundenlang und kommen nicht zu einem Ergebnis. Ja. Und das gibt es in Mathe nicht. Und deswegen finde ich es und das gefällt so faszinierend dir. Und gleichzeitig dann auch wieder so einfach eigentlich. Mein Lieber, ich hoffe, dass dir jetzt nach diesem Gespräch nie wieder irgendwelche Vorurteile entgegengeschleudert werden. Ja, das hoffe ich allerdings. Alle Leute denken, das ist der Christian, der studiert Mathematik. Ja. So halt, ne? Alles Gute. Darf ich noch jemanden grüßen schnell? Ja, aber ganz schnell. Ich wollte nur ganz schnell den Stefan grüßen, der hat heute Nachtschicht und wenn er Bock hat, dann kann er sich ja noch bei mir melden. Mathematiker grüßen also auch noch. Ja. Ihr seht, wie scheiß normal die sind. Genau. Christian, tschüss. Mach's gut, ciao. Sascha, 19 Jahre. Hallo. Hallo. Sascha, dein Thema. Ja, mein Thema, und zwar es geht darum, ich habe jetzt vor kurzem noch mit einem Mädel zusammen gewohnt und die will mir ein Kind anhängen. Das musst du dir mal reinziehen. Die will dir ein Kind anhängen? Ja, die will mir einfach ein Kind anhängen. Ich meine, ich bin selber schwul, ich weiß es seit meinem 14. Lebensjahr. Du lachst, ne? Ach, du warst mit ihr nicht zusammen? Nein, um Gottes Willen. Du hast mit ihr nie geschlafen? Nein, ich habe mit ihr nie geschlafen. Ich habe nie irgendwas mit einer Frau gehabt. Im Gegenteil. Und jetzt will sie dir ein Kind anhängen? Jetzt will sie mir ein Kind anhängen, das heißt, nur weil wir in einem Haushalt gewohnt haben. Das heißt, sie ist schwanger? Jetzt? Sie war schwanger, sie ist jetzt mittlerweile im... sie ist nicht mehr schwanger, sondern das Kind ist jetzt knapp 6 Monate alt. Und der Vaterschaftstest, den wir machen wollen, der soll normalerweise erst ab dem 8. Monat gemacht werden, ne? Ist das so? Ja, das ist so. Also das Jugendamt, das steht ja auch voll hinter ihr und die versuchen mit aller Gewalt mich irgendwie dazu zu zwingen, dass ich so diese Unterhaltszahlung... Ja, das ist ja alles völlig absurd, was du da erzählst. Wenn du bist schwul. Ja. Du hast mit dieser Frau nie einen sexuellen Kontakt gehabt. Nein, das habe ich nicht gehabt. Niemals. Niemals. Und du hast ihr auch nie deine Samen gegeben, gespendet. Naja, es gibt da alles Mögliche, ne? Das habe ich ja hier auch schon gehört. Also diese Frau ist mit deinen Samen nie in Kontakt gekommen? Nein, das ist sie nicht. Ich weiß zufälligerweise von einigen Kumpels und Bekannten, die sogar mit ihr selber in der Falle waren, dass sie meistens irgendwelche sexuellen Kontakte gehabt hat, wenn ich überhaupt nicht zu Hause war. Also ist diese Frau vollkommen durchgeknallt? Durchgeknallt ist kein Ausdruck. Sie ist auch dumm. Ja, das sowieso. Ja, das sowieso, weil wenn die Sache jetzt über so einen Vaterschaftstest läuft, ist ja dann über kurz oder lang vollkommen klar, dass du es nicht bist. Das weiß ich ja auch von mir aus selber. Also sie kann mir nichts andrehen, was normalerweise nicht ist. Das ist normalerweise logisch. Und du aber, gehst ja ganz gelassen jetzt an die Sache ran. Ja, also ich habe jetzt auf jeden Fall das Familiengericht eingeschaltet, nachdem das Jugendamt total auf stur geschaltet hat. Mhm. Und die stehen ja, wie gesagt, voll hinter ihrem Rücken. Die unterstützen sie. Sie wollen mich ja dazu zwingen, diesen komischen Wisch da zu unterschreiben. Das sehe ich aber nicht ein. Und wie gesagt... Welchen Wisch? Diesen, Die Anerkennung der Vaterschaft. Genau, diese Anerkennung der Vaterschaftsurkunde, dieses Ding da. Und dann wird in 2 Monaten wird dieser Test gemacht? Ja, das sowieso. Also jetzt habe ich schon den offiziellen Termin vom Amtsgericht gekriegt. Ja, aber es ist natürlich auch eine Nerverei für dich, ne? Eine Nerverei, ja. Ja. Ich meine, wir wohnen jetzt mittlerweile nicht mehr zusammen. Ich bin jetzt mit meinem neuen Freund zusammengezogen. Ja. Und sag mal, welcher Teufel reitet denn diese Frau? Das würde ich auch mal am liebsten wissen. Ich meine, sie hat ja schon da Dinger gebracht. Sie hat sich die Brüste aufgeschnitten aus lauter Psychopathie, wie man das so schön nennt, weiß der Kuckuck was, ne? Mhm. Um bloß irgendwie mich so weit zu bringen, dass ich halt in diesem Haushalt wohnen bleibe, ne? Mhm. Und lauter solche Scherze hat sie schon gebracht. Also, es hört sich schon total neurotisch an. Neurotisch, ja. Ja, ja. Und ich habe ja auch schon gesagt, also, wenn es so weitergeht, dann werde ich hier irgendwann mal Psychiater vorbeischicken. Ja. Weil so geht das auf jeden Fall nicht weiter. Und ich weiß vor allem jetzt momentan nicht, wie oder was ich momentan überhaupt machen soll. Ja, du machst jetzt im Moment wahrscheinlich überhaupt nichts und wartest diesen Test ab. Das ist richtig, aber ich kriege jetzt Monat für Monat, seitdem das Kind geboren wurde, und das war im Mai, ständig Briefe vom Jugendamt. Die wollen unbedingt, dass ich dass ich vorbeikomme, das Ding unterschreibe, und wenn nicht, dann wollen sie mich gerichtlich dazu zwingen. Und du unterschreibst überhaupt nichts. Nee, das werde ich auch nicht machen. Das ist klar. Das ist doch völlig normal, dass man jetzt diesen Test abwartet und dann aufgrund der Fakten entscheidet, ne? Und nicht aufgrund der Annahme jetzt. Ja, ja, ich meine, die hat ja dem Jugendamt was vorgeheult, das darf man wirklich keinem mehr erzählen. Mhm. Und die glauben dir das natürlich, ne? Ja. Und dann hat sie auch noch gelogen, dem Jugendamt gegenüber, so von wegen, ich hätte nie bei ihr gewohnt, sondern woanders. Ja. Obwohl, sie hat ja bei mir gewohnt. Das musste ich mal reinziehen, das war meine Wohnung. Und also eine absurde Geschichte. Eine total absurde Geschichte, was die Frau da auch. Sascha, ne? In 2 Monaten ist der Test. Nach diesem Test rufst du mich nochmal an und erzählst, wie das Jugendamt und wie die Frau sich dann dir gegenüber verhalten hat. Das werde ich auf jeden Fall tun, ja? Darauf kannst du dich verlassen. Wir hören uns wieder. Okay. Bis dann, ciao. Hallo. Tschüss. Sebastian ist noch dran und der ist 26. Ja, genau. Einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ich wollte noch mal was sagen zu dem Andreas, den du am Anfang in der Sendung hattest, zu dem Polizisten. Ja. Und zwar vielleicht als Vorgeschichte. In meinen jüngeren Jahren habe ich also hier in Hamburg so auch an diversen Demonstrationen teilgenommen und habe da also gesehen, dass es bei der Polizei ja eben auch andere Leute gibt, die also, ich möchte jetzt niemanden anklagen, aber es gibt, das wird auch die Polizei bestätigen, bei der Polizei Leute, die weniger zimperlich sind, mhm, und die also auch Übergriffe auf Demonstranten zum Beispiel begehen oder dulden. Und in dem Zusammenhang möchte ich dem Andreas eigentlich mal auf die Schulter klopfen und dem sagen, also es wäre toll, wenn jeder Polizist so darüber nachdenken würde, mhm, was er tut. Also ich finde, das ist schon der bessere Weg, und wir wären mit Sicherheit alle gut bedient, wenn alle Polizisten so nachdenklich wären. Also ich denke auch, dass diese Sensibilität sicher sehr ehrenwert ist. Ich warne aber davor, dass wir jetzt nur wirklich die gesamte Polizei über einen Kamm scheren. Und ich glaube, dass die Jungs bei der Polizei es auch verdammt schwer haben, auch bei Demonstrationen immer so die Gratwanderung zu gehen. Ich möchte nicht oft in deren Haut stecken, wenn irgendwelche Chaoten wirklich auf die losgehen. Und dass die dann alles noch immer im Kopf haben und da sehr human und vorsichtig. Weißt du, also ich denke, dass es auch ein sehr schwieriger Job ist, den die haben. Stimme ich mit dir vollkommen überein. Also, dass ich da jetzt nicht missverstanden werde. Ich will hier jetzt keine Feindbilder bei der Polizei aufbauen oder ähnliches. Ich denke nur manchmal, dass diese Überlegungen einfach auch zu kurz kommen und vielleicht auch im Polizeiapparat zu wenig gefördert werden. Ja. Du hast vollkommen recht, man kann da nicht mit Seidenhandschuhen immer rangehen, um Gottes Willen. Und auf Seiten der Demonstranten gibt es ja wahrscheinlich mehr Gewalt, die initiiert wird erstmal. Mhm. Aber es kommt eben häufig das Fördern dieser Gedanken zu kurz, denke ich. Ich denke, wenn auch noch mehr Polizisten das so problematisieren würden, wie Andreas das gemacht hat, das trägt natürlich auch zum positiven Image der Polizei bei, ne? Wenn das mit Sicherheit. Das Problem, ja. Mit Sicherheit. Und die Polizei hat ja auch einen sehr verantwortungsvollen Job. Ich meine, es darf hier nicht jeder eine Waffe tragen. Die Polizei darf es. Insofern müssen das natürlich auch verantwortungsbewusste Leute sein. Danke für deinen Anruf. Keine Frage. Sebastian, tschüss. Tschüss. Ciao. In der Technik heute Nacht Angelina Konrad. Und morgen gibt es eine Themensendung bei uns, und das Thema heißt Lebenslügen. Und ich frage euch ganz einfach, was ist oder war eure schlimmste Lebenslüge? Ihr könnt uns erreichen, wie immer ab 0 Uhr, schon unter der Nummer 01302911 oder unter der Faxnummer 01301151 22. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht und bin gespannt auf morgen Nacht. Bis dann, ciao.